Als sie sich nun auf beiden Seiten der Menge gerüstet, kamen die zwei in der Mitte zusammen, drauf brennend zu kämpfen, schrecklich blickend, und Staunen bannte alle Achaier. Doch als die los aufeinander Schreitenden jetzt sich genähert, stürmten sie dreimal an, drangen dreimal nah aufeinander. Da stieß nun Ajas gegen den Schild, den gleichmäßig runden, doch kam er nicht auf die Haut, denn es schützte innen der Panzer. Doch dann bedrohte Tydeus Sohn hinweg übern Turmschild ständig dessen Hals mit der Spitze des schimmernden Speeres, und da forderten nun, um Ajas in Furcht, die Achaier abzubrechen den Kampf und hälftig die Preise zu teilen. Aber dem Tydeus Sohn gab das große Schwert der Pelide, das er ihm brachte, samt Scheide und gut geschnittenem Tragband. Dann setzte aus der Pelide die eiserne Scheibe aus Rogus, die einst Aethions Riesenstärke pflegte zu werfen. Aber den hatte getötet der göttliche, schnelle Achilleus und die Scheibe entführt mitsamt den übrigen Schätzen. Aufrecht trat hin der Pelide und sprach vor den Männern von Argos: Auf denn, wer auch an diesem Wettkampf sich möchte versuchen. Selbst wenn einem ganz abseits liegen die üppigen Äcker, reicht ihm die Scheibe für 5 umlaufende Jahre, denn gewiss wird ihm nicht aus Mangel an Eisen ein Hirte oder ein Pflüger zur Stadt gehen, die Scheibe wird es ihm liefern. Sprach's, da erhob Polypoetes sich, der beharrliche Kämpfer, und auch die starke Kraft des göttergleichen Leonteus, und auch Ajas, Telamons Sohn, und der edle Epeios. Diese nun standen gereiht, und Epeios fasste die Scheibe, schwang und schleuderte sie, darob lachten alle Achaier. Aber als zweiter ließ los sie Leonteus, Sprössling des Ares, und als dritter warf Ajas, der Große der Telamonide, aus seiner wuchtigen Hand noch hinter die Marken der andern. Doch als die Scheibe ergriff Polypoetes, der standhafte Kämpfer, warf er sie so weit wie ein Rinderhirt schleudert ein Wurfholz, das im Wirbel da fliegt durch die Herde weidender Rinder über den ganzen Kampfraum hinaus. Laut schrien da alle. Und nun standen sie auf, Polypoetes des starken Gefährten, und trugen hin zu den bauchigen Schiffen den Kampfpreis des Königs. Doch für die Bogenschützen bestimmte er bläuliches Eisen, legte 10 Doppeläxte sowie 10 Halbäxte nieder und stellte auf einen Mast eines dunkelbugigen Schiffes fern am sandigen Strand und band eine ängstliche Taube dran am Fuß fest mit dünner Schnur und hieß dann nach dieser schießen die Schützen. Wer da trifft die ängstliche Taube, der nehm sämtliche Doppeläxte und trag sie nach Hause. Wer hingegen die Schnur nur trifft, den Vogel verfehlend, der als der Schwächere trage davon einschneidige Äxte. Sprach's. Gleich erhob sich des Herrschers Teukros gewaltige Stärke und Meriones auch des Idomeneus tüchtiger Kriegsfreund. Lose nahmen sie drauf, in ehernem Helme sie schüttelnd. Teukros traf es als erster durchs Los, und gleich ließ er kraftvoll schnellen den Pfeil von der Sehne, doch ohne dem Herrn zu geloben, auszurichten von Erstlingslämmern ein herrliches Opfer. Er verfehlte den Vogel, Erfolg missgönnt ihm Apollon, aber er traf die Schnur beim Fuß, wo der Vogel gebunden, und sauber kappte die Schnur die scharfe Spitze des Pfeiles. Himmelwärts stürmte sogleich die Taube, aber die Schnur hing schlaff zur Erde herab, und es brüllten laut die Achaier. Aber nun riss Meriones geschwind aus der Hand ihm den Bogen, doch den Pfeil hielt schon längst er bereit, als Teukros noch zielte, und er gelobte sofort, dem Fernhintreffer Apollon auszurichten, von Erstlingslämmern ein herrliches Opfer. Hoch aber unter den Wolken sah er die ängstliche Taube, wie sie dort kreiste, traf er sie mitten unter dem Flügel, und es ging durch und durch das Geschoss, sauste wieder zur Erde und stak vor Meriones Füßen. Aber der Vogel setzte sich hin auf den Mast des dunkelbugigen Schiffes und ließ dann hängen den Hals und sinken die Schwingen, die dichten. Schnell entflog den Gliedern das Leben und fern von dem Maste fiel er herab. Die Männer schauten und Staunen ergriff sie. Meriones hob auf alle 10 2 schneidigen Äxte, Teukros jedoch trug die Halbäxte hin zu den bauchigen Schiffen. Doch der Pelide legte nun nieder den schattenden Wurfspeer und einen neuen, geblümten Kessel vom Wert eines Rindes dort auf den Kampfplatz gebracht. Da erhoben sich nun die Werfer. Aufstand da Atreus Sohn Agamemnon, der weithin gebietet, und Meriones auch, des Idomeneus tüchtiger Kriegsfreund. Und unter ihnen sprach der fußschnelle edle Achilleus: Atreus Sohn, wir wissen's, wie weit du allen voraus bist und wie sehr du an Kraft und im Speerwurf stets bist der Beste. Drum nimm du diesen Preis und geh zu den bauchigen Schiffen. Aber den Speer wollen wir Meriones geben, dem Helden, wenn du dazu von Herzen bereit bist. Ich wenigstens rat es. Sprach's. Agamemnon, der Herrscher der Männer, ging ein auf den Vorschlag. Und jener gab Meriones den ehernen Speer. Doch der Heros händigte Herold Taltybios aus den prächtigen Kampfpreis. Vierundzwanzigster Gesang. Hektors Auslösung. Aufgelöst war nun das Treffen. Die Mannen zerstreuten sich alle, um zu den schnellen Schiffen zu gehen, und sie gedachten, sich am Nachtmahl und köstlichen Schlaf zu erlaben. Achilleus aber weinte, des Freundes gedenkend, und nicht ergriff ihn Schlaf, der Allbezwinger. Er wälzte sich auf seinem Lager hin und her, sich nach Patroklos Mannskraft sehnend und Kriegsmut. Und in Gedanken, was alles mit ihm er erlebt und erlitten bei seinem Weg durch die Männerkämpfe und schmerzlichen Wogen. Daran nun ständig denkend ließ quellende Tränen erfließen. Bald auf den Seiten liegend und bald wieder dann auf dem Rücken und bald auf dem Gesicht. Und manchmal erhob er sich aufrecht, streifte vor Schmerz außer sich am Gestade des Meers. Ihm entging kein Frührot, sobald es über der Salzflut erschien und den Ufern, sondern nachdem er die schnellen Pferde geschirrt an den Wagen, band er den Hektor zum Schleifen fest am Wagenkorb hinten. Und hatte dreimal er ihn um Patroklos Grabmal gezogen, ruhte er sich wieder aus in der Hütte. Den aber ließ er immer vornüber ausgestreckt liegen im Staub. Doch Apollon hielt vom Leib fern ihm jede Entstellung, des Manns sich erbarmend, auch jetzt noch, da er tot, und umhüllte ihn ganz mit der goldenen Ägis, damit jener nicht die Haut ihm zerschrammte beim Schleifen. So suchte dieser, den göttlichen Hektor im Zorn zu entstellen. Mitleid empfanden da stets die seligen Götter, die sahen, und trieben Argos, Töter, den Späher, ihn zu entwenden. Dies gefiel den anderen allen, doch niemals der Hera und dem Poseidon, noch auch der funkeläugigen Jungfrau, sondern sie hassten, wie anfänglich schon die heilige Troja, Priamos auch und sein Volk infolge von Paris Verblendung, welcher die Göttinnen kränkte, als die im Gehöft ihn besuchten, jene aber pries, die ihm leidvolle Geilheit gewährte. Als aber seitdem die 12. Morgenröte emporstieg, da sagte nun im Kreis der Unsterblichen Phoibos Apollon: Grausam seid ihr, ihr Götter, voll Lust zu zerstören. Hat denn nie Hektor euch Schenkel verbrannt von vollkommenen Rindern und Ziegen? Jetzt aber wagt ihr es nicht, ihn auch nur als Toten zu bergen für seine Gattin, dass sie ihn sieht, sein Kind und die Mutter und Vater Priamos samt dessen Leuten, die eilends im Feuer ihn verbrennen würden und Totengaben ihm gäben. Nein, Götter, lieber steht bei ihr Achilleus, dem argen Vernichter, der ja weder maßvolle Einsicht noch biegsames Denken in seiner Brust besitzt und nur Wildes weiß wie ein Löwe, der durch mächtige Kraft und stolzen Willen verleitet, los auf die Schafe der Sterblichen geht, ein Mahl sich zu holen. So hat Achilleus das Mitleid verloren, doch auch die Rücksicht fehlt ihm, die großen Schaden den Menschen bringt wie auch Nutzen. Mancher hat wohl einen anderen, ihm noch liebern verloren, sei es den Bruder aus gleichem Mutterleib, sei es den Sohn gar, doch hat genug er geweint und gejammert, lässt ab er vom Trauern. Duldsam ist nämlich der Sinn, den die Mäuren gaben den Menschen. Der, nachdem er dem göttlichen Hektor das Leben geraubt hat, bindet ihn an das Gespann und ums Grabmal seines Gefährten schleift er ihn. Nein, nicht schicklich ist das für ihn und nicht nützlich. Dass wir ihm nur nicht, so tüchtig er ist, dies verargen, wir Götter. Denn taube Erde ist ja, was er schändet mit seinem Zürnen. Da sagte zornerfüllt zu ihm die schimmernde Hera: Zutreffen könnte womöglich selbst dieses dein Wort, Silberbogner, wenn gleiche Ehre ihr zuweisen wollt, Achilleus und Hektor. Hektor war sterblich, und eine Sterbliche reichte die Brust ihm, aber Achilleus ist Spross einer Göttin, welche ich selber nährte und aufzog und einem Mann sie dann gab als Gemahlin, Peleus, der den Unsterblichen überaus lieb war im Herzen. Alle nahmt ihr doch teil an der Hochzeit, ihr Götter. Du selber schmaustest da, spielend die Leier, du Freund von Banditen, stets treulos. Ihr entgegnete Zeus, der Wolkenballer, und sagte: Hera, wahrlich, nun sei doch nicht ganz so erbost auf die Götter. Nie wird für beide die Ehre dieselbe sein. Doch auch Hektor war stets den Göttern der Liebste der Menschen, die Troja bewohnen. So grad auch mir, ließ er es niemals doch fehlen an freundlichen Gaben, denn nie mangelte meinem Altar der gebührende Anteil Weihguss und Fettdampf, denn dies empfangen wir Götter zur Ehre. Doch zu entwenden den tapferen Hektor, das lassen wir lieber. Das ist ja auch unmöglich, geheim vor Achilleus. Denn immer steht ihm die Mutter zur Seite, die Nächte wie auch am Tage. Könnt bitte jemand der Götter die Thetis her zu mir rufen, dass ich ihr sage ein wichtiges Wort, wie womöglich Achilleus Gaben von Priamos nehme und dann dafür löste den Hektor. Sprach's, und die sturmschnelle Iris erhob sich, es zu vermelden, auf halbem Weg zwischen Samos und Imbros, der felsigen Insel, sprang sie hinein in das dunkle Meer. Dabei rauschte die See auf, und einem Angelblei gleich fuhr sie schnell hinab in die Tiefe, das, aufgesetzt auf das Hornstück eines Rinds von der Weide, absinkt, um rohes fressenden Fischen das Ende zu bringen. In der gewölbten Grotte fand sie die Thetis. Die andern göttlichen Meerfrauen saßen im Kreis, und sie selbst in der Mitte weinte über das Los ihres trefflichen Sohns, der ihr bald schon hinsterben sollte im scholligen Troja, fernab der Heimat. Nah trat Heranda und sprach zu ihr die fußschnelle Iris: »Thetis, steh auf, es ruft Zeus, der Pläne weiß, die nie sterben.« Ihr erwiderte Thetis, die silberfüßige Göttin: »Warum nur heißt er mich kommen, der mächtige Gott? Denn ich scheu mich, unter die Götter zu treten, nur Kummer hab ich ohne Ende. Aber ich geh, und erfüllen wird sich das Wort, das er kundtut.« Sprach's und nahm ein Schleiertuch, die herrliche Göttin, jenes, das schwarz-blau. Kein Kleidungsstück gab's, das dunkler als dieses. Und sie brach auf und ging voraus, die windschnelle, eilige Iris, und es wich beidseits von ihnen zur Seite die Woge des Meeres. Und sie stiegen ans Ufer und schwangen sich hoch in den Himmel. Und sie fanden den weithin donnernden Zeus, und rings saßen alle die andern seligen, ewigen Götter versammelt. Und sie setzte sich neben Vater Zeus, und Athene ließ ihr den Platz. Und Hera bot ihr den goldenen Becher und stimmte froh sie mit Worten. Sie trank und gab ihn zurück ihr. Unter ihnen begann der Vater der Menschen und Götter: »Göttin Thetis, du kamst zum Olympos trotz deines Kummers, nicht zu vergessen des Leid im Herzen. Ich weiß es auch selber. Aber auch so will ich sagen, weshalb ich hierher dich gerufen. Schon 9 Tage tobt nun der Streit der unsterblichen Götter um den Städtezerstörer Achill und die Leiche des Hektor. Und sie zu stehlen treiben sie Argos Töter, den Späher. Ich aber möchte diesen Ruhm dem Achilleus verleihen und mir dabei deine Achtung und Freundschaft auch künftig bewahren. Ganz schnell geh in das Lager und trag dies auf deinem Sohne. Sag ihm, erbittert seien die Götter und ich sei am meisten von den Unsterblichen allen in Rage des rasenden Sinns, er Hektor bei den gekrümmten Schiffen zurückhält, nicht losgab, ob ihn vor mir vielleicht Furcht packt und er den Hektor nun freigibt. Ich aber will zum beherzten Priamos Iris entsenden. Freikaufen mög er den lieben Sohn zu den Schiffen Achaias eilend und Gaben bringend Achill, die sein Herz ihm erweichen.« Sprach's, und Thetis gehorchte, die silberfüßige Göttin. Stürmisch stieg sie hernieder von den Höhen des Olympos und gelangte zur Hütte des Sohns und fand diesen drinnen, wie er andauernd seufzte. Im Kreis um ihn machten sich eifrig, seine Gefährten zu schaffen, und rüsteten emsig das Frühmahl, und geschlachtet lag da in der Hütte ein mächtiges Wollschaf. Und sie setzte ganz nah sich zu ihm, die erhabene Mutter, streichelte ihn mit der Hand und sprach und sagte die Worte: »Ach, mein Kind, wie lange noch willst du klagend und trauernd dir verzehren dein Herz und denkst dabei weder ans Essen noch an das Schlafen? Es wäre doch gut, einer Frau sich in Liebe beizugesellen. Du wirst ja nicht lange mir leben. Nein, nahe steht schon der Tod bei dir und das übermächtige Schicksal. Aber hör schnell jetzt mich an. Von Zeus her bin ich dir Botin. Über dich seien, sagt er, erbittert die Götter, und er sei von ihnen allen am meisten in Rage, dass rasenden Sinns du Hektor bei den gekrümmten Schiffen zurückhältst, nicht losgabst. Nun also gib ihn denn frei, nimm Lösegeld an für den Toten. Ihr erwiderte drauf und sagte der schnelle Achilleus, mag's denn so sein? Wer Lösegeld bringt, nehme mit auch den Toten, wenn's der Olympier denn selbst mit entschiedenem Willen gebietet. Also sprachen da im Lager der Schiffe die Mutter und der Sohn miteinander noch viele gefiederte Worte. Iris entsandte zur heiligen Ilios nun der Kronide, eil dich und geh, schnelle Iris, verlasse den Sitz des Olympos und bring dem tapfern Priamos gleich nach Troja die Botschaft. Freikaufen mög er den lieben Sohn, zu den Schiffen Achaias eilend, und Gaben bringen Achill, die sein Herz ihm erweichen. Er allein und kein anderer Troer soll ihn begleiten, außer ein älterer Herold, der ihm die Maultiere lenke und den schön beräderten Wagen, der hierauf auch wieder bringe den Toten zurück zur Stadt, den Achilleus gemordet. Keinesfalls soll ihn der Tod noch sonst ein Schrecknis bekümmern, geben wir ihm als Geleiter doch mit den Töter des Argos, der ihn geleiten wird, bis er ihn geführt zu Achilleus. Hat er ihn aber hinein in Achilleus Hütte geleitet, wird ihn dieser nicht töten und auch alle andern dran hindern, denn er ist weder von Sinnen noch unbedacht noch ein Frevler, sondern sehr achtsam wird er den Mann, der bitt fleht, verschonen. Sprach's, und die sturmschnelle Iris erhob sich, es zu vermelden, kam in Priamos Haus und stieß dort auf Schreien und Klagen. Rings um den Vater saßen die Söhne drinnen im Hofe, netzten mit Tränen die Kleider, und er, in der Mitte, der Alte, in seinen Mantel eingeschlagen, verhüllt, und viel Schmutz lag rings um das Haupt und ebenso auch um den Nacken des Alten, den er sich wälzend gehäuft über sich mit den eigenen Händen. Töchter und Schwiegertöchter jammerten hin durch die Häuser im Gedenken an die, die da jetzt so viele, so edle lagen, des Lebens beraubt von den Händen der Männer von Argos. Neben Priamos trat nun Zeus Botin und sprach ihn mit leiser Stimme an, da ergriff ein Zittern ihm seine Glieder. Fasse nur Priamos Mut, Dardanide, lass dich nicht schrecken, denn nicht mit schlimmer Kunde im Kopf bin hierher ich gekommen, sondern hab Gutes im Sinn. Von Zeus her bring ich die Botschaft, der, wenngleich er auch fern ist, dich stark umsorgt und bedauert. Freikaufen hieß der Olympier dich, den göttlichen Hektor, und dem Achilleus Gaben bringen, sein Herz zu erweichen. Du allein und kein anderer Troer soll dich begleiten, außer ein älterer Herold, der dir die Maultiere lenke und den schön beräderten Wagen, der hierauf auch wieder bringe den Toten zur Stadt, den der Heere Achilleus gemordet. Keinesfalls soll dich der Tod noch sonst ein Schrecknis bekümmern, wird dir doch als Geleiter folgen der Töter des Argos, der dich geleiten wird, bis er dich geführt zu Achilleus. Hat er dich aber hinein in Achilleus Hütte geleitet, wird dich dieser nicht töten und auch alle anderen dran hindern, denn er ist weder von Sinnen noch unbedacht noch ein Frevler, sondern sehr achtsam wird er den Mann, der bitt fleht, verschonen. Also sprach sie und ging hinweg die fußschnelle Iris.